Abschnitt 30 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Matthias Hagen. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Wie der Verfasser in Newark angeführt wurde. Es ist nicht gerade angenehm, etwas Ungünstiges von sich selbst zu erzählen. Aber der Mensch hat hin und wieder einmal das Bedürfnis, eine Beichte abzulegen. Ich fühle mich gedrungen, mein Gemüt zu erleichtern. Aber ich glaube fast, dass ich es mehr tue, um meinen Unmut über einen anderen Luft zu machen, als um Balsam auf mein verwundetes Herz zu träufeln. Was Balsam ist, weiß ich nicht. Ich habe niemals Balsam gesehen, aber mich dünkt, das ist bei solcher Veranlassung der herkömmliche Ausdruck. Bekanntlich habe ich kürzlich in Newark vor den jungen Herren der Museumsgesellschaft eine Vorlesung gehalten. Vorher sprach ich mit einem der jungen Herren, welcher sagte, er habe einen Onkel, der aus irgendeiner Ursache dauernd der Fähigkeit beraubt zu sein scheine, in Gemütsbewegungen zu geraten. Mit Tränen in den Augen rief der junge Mann, »Oh, könnte ich ihn nur lachen hören, könnte ich ihn nur einmal weinen sehen.« Ich war gerührt. Bei Schmerz und Kummer wird mir immer weich ums Herz. Deshalb sagte ich, »Bringen Sie ihn nur mit in die Vorlesung. Da will ich ihm schon zusetzen, bis wieder Leben in ihn kommt.« »Oh, wenn Sie das tun könnten, wenn Ihnen das möglich wäre. Unsere ganze Familie würde Sie in alle Ewigkeiten dafür segnen. Er liegt uns allen so sehr am Herzen. Können Sie ihn wirklich zum Lachen bringen, mein Wohltäter? Können Sie die trockenen Augensterne zu lindernden Tränen rühren?« Ich war tief ergriffen und sagte, »Mein Sohn, bringen Sie den guten Alten nur mit. Es kommen in meinem Vortrag ein paar Späße vor, über die er lachen wird, wenn er überhaupt noch ein Zwerchfell hat. Tun diese keine Wirkung, so habe ich ein paar andere, die ihn weinen machen oder ihn umbringen, entweder oder.« Da schluchzte der junge Mann an meinem Halse, wünschte mir Gottes Segen und suchte seinen Onkel auf. Er setzte ihn am Abend mir gegenüber auf die zweite Bank und ich ging ans Werk. Ich versuchte es zuerst mit feinen Scherzen und dann mit gröberen. Ich nahm ihn mit schlechten Witzen in die Kur und hielt ihn mit guten Witzen zum Besten. Ich bombardierte ihn mit abgedroschenen Späßen und beschoss ihn von allen Seiten mit gepfefferten Funkelnagelneuen. Ich wurde warm bei meiner Arbeit und stürmte von rechts und links, von vorn und hinten auf ihn ein. Ich dampfte und schwitzte, eiferte und tobte, bis ich heiser und krank, toll und rasend war. Aber ich konnte kein Leben in ihn bringen. Weder ein Lächeln noch eine Träne presste ich ihm ab. Nicht den Schatten eines Lächelns und keine Spur von Feuchtigkeit. Ich war starr vor Staunen. Endlich schloss ich den Vortrag mit einem verzweifelten Aufschrei, in einem wilden Ausbruch von Humor und schleuderte ihm einen Witz von übernatürlicher Ungeheuerlichkeit an den Kopf. Dann setzte ich mich verwirrt und erschöpft nieder. Der Vorstand der Gesellschaft trat zu mir, fühlte mir die Stirn mit frischem Wasser und fragte, »Was hat Sie nur gegen das Ende so in Aufregung gebracht?« »Ich wollte den verdammten alten Narren in der zweiten Reihe durchaus zum Lachen bringen«, rief ich. »Ach so, ja, da haben Sie sich umsonst bemüht«, erwiderte er. »Der Mann ist taub und stumm und so blind wie ein Maulwurf.« Nun frage ich, war es von dem Neffen des alten Mannes nicht unverantwortlich, einem Fremden und Waisenknaben wie mir so mitzuspielen? Ich frage den Leser als Mitmenschen und Bruder, ob das rechtschaffen von ihm gehandelt war. Ende von Abschnitt 30.